Okay, tonight let's turn to Isaiah 35. Lass uns heute in Jesaja 35 lesen. And we preached on this morning. Wir haben heute Morgen auch darüber gesprochen. For the Sunday morning part of the church. Für den Sonntagmorgen Teil der Gemeinde. Next week we have a joint service. Nächste Woche haben wir einen gemeinsamen Gottesdienst. And every month we have a joint service. Jedes Monat haben wir einen gemeinsamen Gottesdienst. So this month we all go to the morning service. Also diesen Monat gehen wir alle zum Morgengottesdienst. And then I have Sunday night off. Und dann habe ich Sonntagabend frei. That's wonderful. Take my wife out somewhere. Werde ich mit meiner Frau irgendwo hin ausgehen. So next week if you come Sunday night. Also nächste Woche, wenn ihr Sonntagabend kommt. Maybe go to the Chinese restaurant. Dann geh vielleicht in das chinesische Restaurant. There'll probably be about 20 other people there too. Da werden wahrscheinlich auch 20 andere Leute noch dort sein. We'll just leave a little sign and we'll say, sorry, try the Chinese restaurant. Wir werden einfach eine Tafel unten lassen, wo steht, tut uns leid, versuch's einfach im chinesischen Restaurant. We have no choice. We have to. The church in the morning misses you and you miss them and we have to stay together. Und wir haben da einfach keine Wahl. Einfach die Leute in der Früh vermissen euch und ihr vermisst die Leute von der Früh. Also wir müssen es einfach ab und zu uns zusammen machen. The strategy is that this room will be far too small for Sunday night in 2 years. Und die Strategie ist, dass dieser Raum viel zu klein sein wird für den Sonntagabend-Gottesdienst in 2 Jahren. And far too small in Sunday morning. Und auch viel zu klein für den Sonntagmorgen-Gottesdienst. And then I will beg some of you to move to one of the two services Sunday morning. Und dann werde ich einige von euch anbetteln, dass ihr zu einem der zwei Sonntagmorgen-Gottesdienste geht. Und wenn wir dann drei Gottesdienste haben, die einfach viel zu voll sind, we are ready for the next step, dann sind wir bereit für den nächsten Schritt. Whatever that is. Und was auch immer das ist. Okay, so let's start from right now. Also lasst uns jetzt beginnen. Father in heaven, bless this message. Vater im Himmel, segne diese Botschaft. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Isaiah chapter 35. Jesaja 35. Let's begin with verse 8. Lass uns in Vers 8 beginnen. A highway will be there, a roadway. Es wird dort eine Bahn sein. It will be called the highway of holiness. Die der heilige Weg heißen wird. The unclean will not travel on it. Kein Unreiner darf ihn betreten. But it will be for him who walks that way. Nur sie werden auf ihm gehen. And fools will not wander. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. No lion will be there. Es wird da kein Löwe sein. Nor will any vicious beast go upon it. Und kein reißendes Tier darauf gehen. These will not be found there. Sie sind dort nicht zu finden. But the redeemed will walk there. Sondern die Erlösten werden dort and gehen. The ransomed of the Lord will return and come with joyful shouting to Zion. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. With everlasting joy upon their heads. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. They will find gladness and joy. Freude und Wonne werden sie ergreifen. And sorrow and sighing will flee away. Und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. You know, in Psalm 1 it says that the Lord knows the way of the righteous. Im Psalm 1 heißt es, dass der Herr den Weg des Gerechten kennt. But the way of the ungodly will perish. Aber der Weg des Gottlosen wird vergehen. And this is speaking of the millennial reign. Und das spricht vom tausendjährigen Reich. Actually the first and the second coming. Also eigentlich vom ersten und vom zweiten Kommen. And the principle of the highway of holiness. Und dieses Prinzip, dieser Bahn der Heiligkeit. Is that God has made a way. Ist, dass Gott einen Weg bereitet an hat. An easy way. Einen einfachen Weg. He's taken out the problems. Er hat die Probleme weggenommen. It is a highway. Es ist ein Weg. To his promised blessings. Zu seinen verheißenen Segen. To the abundant life of John 10:10. Zu dem überschwänglichen Leben von Johannes 10:10. Eventually it will reach eternity. Und dann irgendwann wird es die Ewigkeit erreichen. And in 2 Peter chapter 1, und in 2. Petrus 1, if we continue in faith, wenn wir im Glauben fortfahren, and virtue, und Tugend, and knowledge, und Wissen, and all of these things, perseverance, und all diese Dinge, das Ausharren, godliness, Gottseligkeit, brotherly love, brüderliche Liebe, agape love, die Agape-Liebe. It says we will not stumble. Es heißt, wir werden nicht stolpern. And the way into the kingdom will be abundantly supplied for us. Und der Weg in das Königreich wird überschwänglich vorbereitet sein für uns. Ever since I became a born again believer. Und seitdem ich gläubig, also wiedergeboren wurde. I have this picture that I'm on a highway. Habe ich dieses Bild, dass ich auf einem Weg, auf einer Straße bin. And this highway sometimes is straight and sometimes it's hilly. Und diese Straße ist manchmal gerade und manchmal aber auch hügelig. And this is the highway of holiness. Und das ist diese Straße der Heiligkeit. It is not the highway of my holiness. Es ist nicht die Straße meiner eigenen Heiligkeit. It's the highway of his holiness. Sondern von seiner Heiligkeit. The only way to get on this highway. Und der einzige Weg, wie ich auf diese Straße komme, is through the blood of Jesus Christ by faith. Ist durch das Blut Jesu Christi, durch Glauben. The unclean will never travel on this road. Die Unreinen werden niemals auf dieser Straße reisen. Never. Niemals. This is not for the unclean. Das ist nicht für die Unreinen. But what makes me clean, aber was mich rein macht, is not some kind of a moral standard, ist nicht irgendein moralischer Standard, but it's the blood of Christ. Sondern das Blut Christi. Religious people don't get on this road. Religiöse Leute kommen nicht auf diese Straße. Romans chapter 9, Römer 9 says that Israel, sagt, dass Israel tried to attain to righteousness. Versuchte, die Gerechtigkeit zu erringen. They tried to get on the highway of holiness. Sie versuchten, auf diesen Weg, auf diese Straße der Heiligkeit zu kommen. But they could not find an on-ramp. Aber sie konnten keine Auffahrt finden. An on-ramp. They couldn't get on. Sie konnten einfach nicht hinaufkommen. But the Gentiles who didn't even know that a highway existed. Aber die Heiden, die nicht einmal wussten, dass es eine Straße gibt. By faith. Durch Glauben. Found themselves on it. Fanden sich selbst in da drinnen, wow, auf der Straße. A highway of holiness. Ein Weg der Heiligkeit. A road to God's blessings. Eine Straße zu Gottes Segen. Paved with the promises of God. Mit den Verheißungen Gottes gepflastert. For example, Matthew 16:33. Zum Beispiel Matthäus 16:33. Is it 16:33? Oh, I'm sorry, 6:33. Seek ye first the kingdom of God. Suche zuerst das Reich Gottes. And his righteousness. Und seine Gerechtigkeit. And his righteousness. Seine Gerechtigkeit. Seek first the kingdom of God and not mine, but his righteousness. Suche zuerst das Reich Gottes und nicht meine, sondern seine Gerechtigkeit. And all these things will be added unto you. Und alle diese Dinge werden dir hinzugefügt werden. Now, we're on this road. Wir sind auf dieser Straße. When I was 19 years old, wie ich 19 Jahre alt war, I was digging ditches, building a house. Habe ich so Gruben gegraben, während ich ein Haus gebaut and habe. I listened to the Christian radio station every day. Und ich habe mir dieses christliche Radio jeden Tag angehört. I could have listened to the rock station. Ich hätte auch die Rockmusik mir anhören können. I could have justified it and say, well, I need a little bit of adrenaline. Ich hätte das jetzt rechtfertigen können und sagen, ich brauche ein bisschen Adrenalin. Put the Rolling Stones on, man. Ich höre mir einfach die Rolling Stones an. Yeah, wow, cool. And I thought, no, I'm not gonna waste my time. Aber ich habe mir gedacht, nein, ich werde nicht meine Zeit verschwenden. I put the Christian radio station with all that unbelievably boring music. Ich habe das christliche Radio eingeschaltet mit all dieser unglaublich langweiligen Musik. And for someone who had been going to concerts. Und für jemanden, der immer viel in Konzerte gegangen and ist. Listening to the, all these, you know, rock bands, und sich immer diese Rockbands angehört like hat. I told the story, in Russia. Ich habe diese Geschichte in Russland how erzählt. How many people remember the rock band Yes? Wie viele Leute können sich an die Rockband Yes erinnern? They were the hottest band in America when I was 16 years old. Das war die heißeste Band in Amerika, wie ich 16 oder 17 Jahre alt war. We went crazy when Yes came on. Wir sind total verrückt geworden, wenn die auf die Bühne gekommen sind. And we went to a concert. Und wir sind zu einem Konzert gegangen. At Rockefeller Stadium. Im Rockefeller Stadion. There were so many people in the stadium. Da waren so viele Leute in dem Stadion. I thought I was going to get crushed on the way out, honestly. Ich habe wirklich gedacht, dass ich erdrückt werde am Weg hinaus. And we were back about 80 meters off the stage on the football field. Und wir waren auf diesem Football Feld ca. 80 Meter von der Bühne weg. Getting ready for the concert. Also mach dich bereit fürs Konzert. And we're sitting on a blanket and there's just people like grass, you know, everywhere. Und wir sitzen auf deiner Decke und da sind Leute wie Gras. And we got our little spot sitting there. Und wir haben da unseren kleinen Platz und wir sitzen da. And my friend says, this is too far back. I'm not happy with these seats. Und mein Freund sagt, ich bin nicht zufrieden, das ist zu weit weg. And I said, what are you going to do? Und ich habe gesagt, was willst du machen? I'm just going to run up front somewhere. Und er hat gesagt, ich werde einfach irgendwo nach vorne rennen. I'm going to sit right here. This is fine. Und ich habe gesagt, nein, ich werde da bleiben. Das he passt schon. And he packs his stuff. He says, I'm going. Und er nimmt seine Sachen und sagt einfach, ich gehe. Then my friend said, I'm going too. Und dann sagt mein anderer Freund, na, ich gehe auch. George and Mike. Also George und Mike. And Brian McCormick and all these guys. Und all diese Burschen. And there's five of us. Da waren fünf von uns. And I said, what are you guys just going to run? Und ich habe gesagt, ihr werdet da einfach nach vorlaufen. You're going to run on their blankets? Werdet aber einfach auf den Decken von den anderen Leuten laufen. People are going to throw beer bottles at you. Die Leute werden doch Bierdosen auf euch schmeißen. Yeah, but we'll be running so fast, they won't be able to catch us. Und die haben gesagt, nein, wir werden so schnell laufen, dass sie uns nicht erwischen. So, okay, we wrapped up the blanket. Also wir haben das die Decke genommen. And we said, one, two, three, go! Und wir haben gesagt, eins, zwei, drei, lauf! You get off my blanket! Bye, bye, bye, bye. And we're running to the front. Geh von meiner Decke runter und wir laufen aber einfach. And now our spot's gone, you know? Und jetzt ist aber unser eigener Platz weg. Moved right up. Weil natürlich die Leute sofort nachgerückt running, sind. Like, hey, wir laufen und laufen. Keep going! Komm, we're like, renn excuse schon. Me, excuse me, pardon me, excuse me, excuse me. Entschuldigung, Entschuldigung. All the way down and bis right nach vorne. In the front. Bis ganz nach vorne. Was a spot. Und da war einfach ein Platz. Like five, you know, jets coming in. Wie fünf solche Jets, die da einfach reinfliegen. We landed right there. Wir sind dort einfach gelandet. And we had the greatest time. Und wir hatten die beste Zeit. And it was yes. We were like out of our minds. Wir waren einfach total neben uns. And within a year I got saved. Und dann innerhalb von einem Jahr bin ich errettet worden. And by faith I was on the highway of holiness. Und im Glauben war ich auf dieser Bahn der Heiligkeit. It had nothing to do with my me. Es hatte nichts mit mir zu tun. It's not me that makes me holy. Das bin nicht ich, der mich selbst heilig macht. It's his promises. Sondern seine Verheißungen. And the on-ramp is a promise. Und die Auffahrt auf diese Straße ist eine Verheißung. Whosoever believes in me. Wer auch immer an mich glaubt. I knock at the door. Ich klopfe an die Tür. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in. Wenn irgendjemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, ich werde reinkommen. And suddenly I was on a new way. Und plötzlich war ich auf einem neuen Weg. I had been sanctified to God by his promises. Ich wurde geheiligt von Gott durch seine Verheißungen. And suddenly people thought, Rob's gone. Und plötzlich haben sich die Leute gedacht, der Rob ist einfach verrückt. And people followed their way. Und die Leute sind ihrem Weg gegangen. And I shared Christ with everybody I could. Und ich habe Christus mit jedem geteilt, mit dem das möglich war. And the most bizarre thing was this. Und das Eigenartigste war das. 2 years ago, vor 2 Jahren, I heard a worship CD. Habe ich eine Anbetungs-CD gehört. And I heard a very familiar voice singing the tenor. Und ich habe eine mir sehr bekannte Stimme, den Tenor singen gehört. Wait a minute, I know that voice. Und ich habe mir gedacht, warte mal, diese Stimme kenne ich doch. That's John Anderson from Yes. Das ist doch der John Anderson von der Gruppe Yes. He was the lead singer. Das war der Leadsänger von And denen. He got saved. Und er ist errettet worden. And now he's on the highway of holiness. Und jetzt ist er auf dieser Bahn der Heiligkeit. Through the promise of God. Durch die Verheißung Gottes. The most unclean thing we will ever do in our life. Das Unreinste, was wir jemals in unserem Leben tun you werden. Listening to me? Hört ihr mir zu? The most unclean thing you can possibly do. Das Unreinste, was du jemals tun kannst. Is offer your good works. Ist deine guten Werke anbieten. To atone for your bad works. Um für deine schlechten Werke Sühne zu tun. That is the most unclean thing. Das ist das Unreinste. You are trampling underfoot the blood of Christ. Du trampelst auf dem Blut Christi herum. It's one thing to steal. Es ist eine Sache zu stehlen. It's one thing to sin. Es ist eine andere Sache zu sündigen. It's another thing to trample under your feet the blood of Christ. Aber es ist noch eine ganz andere Sache, das Blut Christi unter deinen Füßen zu zertrampeln. Total disrespect. Totaler Respektlosigkeit. This is the most unclean thing. Das ist das Unreinste. Unclean, there will be no one unclean on this highway. Es wird niemand Unreinen auf dieser Bahn, auf dieser Straße geben. There are no self-righteous people on this road. Es gibt keine selbstgerechten Menschen auf dieser Straße. And if I've entered the highway, Und wenn ich diese Straße jetzt erreicht habe and been in the blessings of God, und ich schon in diesen Verheißungen Gottes bin, Satan has set up exits all the way down. Hat Satan Ausfahrten oder Ausgänge auf der ganzen Weg, auf der ganzen Straße vorbereitet. Because Satan has promises. Weil Satan hat auch Verheißungen. You only live once, get it all now. Du lebst nur einmal, hol dir doch alles jetzt. Eat, drink and be merry. Iss, trink und sei fröhlich. For tomorrow we die. Weil morgen sterben wir. And we drive by those. Und wir fahren eat, da vorbei. Eat, drink and be merry. Tomorrow we die. Iss, trink und sei fröhlich. Morgen sterben wir. Live for yourself. Lebe für dich selbst. Life only goes around once. Das Leben kommt nur einmal. If you don't think about you, who will? Wenn du nicht selbst an dich denkst, wer wird's tun? Wow. Exit signs. Ausfahrten. Hebrews 3:12. Hebräer 3:12. Beware, brethren. Seid wachsam, Brüder. Lest anyone. Dass nicht irgendeiner. Lest any one of you. Damit nicht irgendeiner von euch. Through an unbelieving evil heart. Durch ein ungläubiges böses Herz. Exit. Rausgeht. From the living God. Weggeht vom lebendigen Gott. Depart from the living God. Einfach abweicht. Weggeht vom lebendigen Gott. This is the highway of holiness. Das ist die Straße der Heiligkeit. You only get on through the promise of God. Man kommt nur durch die Verheißungen Gottes auf und drauf. When I was 18 years old, wie ich 18 war, my mother, she said to me, Robert, hat meine Mutter zu mir gesagt, Robert, you have betrayed the mother faith. Du hast den Glauben deiner Mutter betrogen. You've betrayed us. Du hast uns betrogen. No one has ever done this, ever. Keiner hat das jemals getan. You have left the faith. Du hast den Glauben verlassen. I said, Mom, I have Jesus in my heart. Und ich habe gesagt, Mutter, ich habe Jesus in meinem Herzen. What are you talking about? Worüber sprichst du? No, this is something different. Nein, das ist was anderes. No. So she made an appointment with me with the professor. Also hat sie etwas ausgemacht für mich und einen Professor, dass wir sprechen. His name was Dr. Pisco. Und sein Name war Dr. Pisco. From Princeton University. Von der Princeton Universität. A Slovak man. Ein slowakischer Mann. Who was my brother's godfather. Der Taufpate von meinem Bruder war. And he spoke six languages. Er sprach sechs Sprachen. He was a short guy. Ein kleiner Mann. With thick glasses. Mit dicken Augengläsern. I don't know, in his 60s. Also war ungefähr 60. And he drives all the way from Long Island, about 2.5 hours, to come and visit. Und ist ungefähr 2.5 Stunden von Long Island dahergefahren, um uns zu besuchen. And he sits down with me. Und setzt sich mit mir hin. And my mother. Und meiner Mutter. In the living room. In dem Wohnzimmer. And he says to my mother, Clara, can you leave us alone? Und sagt zu meiner Mutter, Clara, kannst du uns bitte alleine lassen? So she closes the door. Also schließt sie die Tür. So he looks at me and he says, Robert. Und schaut mich an und sagt, Robert. I am also a believer. Ich bin auch gläubig. There's three of us professors that believe. Es gibt drei Professoren von uns, die glauben. We meet every week for Bible study. Wir treffen uns jede Woche für Bibelrunden. I have a question for you. Ich habe eine Frage für dich. We have been trying to figure out. Wir haben versucht herauszufinden, how you get joy. Wie du Freude kriegst. How do you get joy? Wie bekommst du Freude? You have it. Du hast es. It's all over your face. Man sieht es in deinem Gesicht. So tell me. Also sag's mir. How do we get joy? Wie kriegst du diese Freude? Go ahead. Geht schon, los. It just took me a second. Das hat eine Sekunde gebraucht. I said, Dr. Pisco. Ich habe gesagt, Dr. Pisco. I believe. Ich glaube. Yes, I also believe, Robert. Ja, ich glaube auch, Robert. So what's the problem? Also was ist das Problem? Well, I don't have joy. Ja, ich habe einfach keine Freude. We've been discussing this with the professors. Wir haben das mit den Professoren diskutiert. So tell me. Also sag mir. Give me three steps. Gib mir drei Schritte. So I can tell them. Damit ich es ihnen sagen kann. I said, Dr. Pisco, it's just very simple. Und ich habe gesagt, Dr. Pisco, es ist einfach ganz einfach. You believe. Du glaubst einfach. If I had to rephrase that, wenn ich das jetzt neu aussprechen sollte, with sagen, all I know now, mit all dem, was ich jetzt weiß, I would simply ask, add, believe a promise. Ich würde jetzt einfach dazu fügen, glaube an eine Verheißung. There's only one way on the highway. Es gibt nur einen Weg auf diese Bahn hinauf. Which leads to all of God's blessings. Die zu allen von Gottes Verheißungen führt. It's by faith. Es ist durch Glauben. Romans 1:17. Römer 1:17. The great revelation that Martin Luther received. Die große Offenbarung, die Martin Luther empfangen hat. By faith. Durch Glauben. That means God said it, I believe it. Das heißt einfach, Gott hat es gesagt und ich glaub's. When I went to Russia, wie ich nach Russland gefahren bin, I knew that these people, habe ich gewusst, dass diese Leute consume me. Mich einfach einnehmen würden. I knew there'd be mega raps night and day and night and day. Ich habe gewusst, dass es da riesen Gesprächsrunden geben wird, Tag und Nacht und Tag und Nacht. And on the airplane I just thought, well, und wie ich im Flugzeug war, habe ich mir einfach gedacht, what do I have to offer? Was habe ich Ihnen anzubieten? No, I got there, I said, so Pastor Vasily, what should we talk about this week? Und ich habe so, wie ich hingekommen bin, gesagt, Pastor Vasily, worüber sollen wir diese Woche sprechen? He said, victory. Er hat gesagt, Sieg. He always leads us in victory. Dass er uns immer in den Sieg führt. Oh, that's a good theme. Okay. Und ich mir dachte, okay, das ist ein gutes Thema. And then it's like, Lord, who can do this? Und dann ist es einfach, Herr, wer kann das tun? 2. Corinthians 3, who is adequate for these things? 2. Korinther 3, wer ist adäquat für diese Dinge? 2. Corinthians 4, 7. 2. Korinther 4, 7. We have a treasure in the earthen vessel. Wir haben einen Schatz in diesen irdischen Gefäßen. That the power may not be of us. Damit die Kraft nicht von uns ist. But of him. Sondern von ihm. Matthew 10, 20. Matthäus 10, 20. Don't worry what you'll say in that hour. Sorge dich nicht, was du in dieser Stunde sagen sollst. Because the spirit of your father. Denn der Geist deines Vaters will speak through you. Wird durch dich sprechen. It's all about the promises. Es geht einfach um die Verheißungen. It's just stay on the highway. Es ist einfach, bleib auf dieser Straße. God will be faithful. Gott wird treu bleiben. He will add unto you. Er wird zu dir dazufügen. Don't take an exit into to find something to talk about. Nimm nicht einfach da irgendeine Ausfahrt, um nur irgendetwas zu finden, worüber du sprechen kannst. Don't go to the internet and think, seminar, seminar, okay, seminar. How to do a seminar? What can you speak with at a seminar? Geh nicht einfach zum Internet und denk dir, okay, Seminar, was macht man da? Wie spricht man bei einem Seminar? I can say that and I can say this and I can say that. Ich kann dies sagen oder ich kann das sagen und das auch. And God says, what's that? Und Gott sagt, was soll das? Trust me. Vertrau mir. There's a treasure inside. Es gibt einen Schatz in dir drinnen. You have hid the word in your heart for years. Du hast das Wort schon seit Jahren in dir versteckt. Psalm 119:11. Psalm 119:11. Thy word have I hidden in my heart. Dein Wort habe ich in meinem Herzen versteckt. That I might not sin against thee. Damit ich nicht gegen dich sündige. Colossians 3:16. Let the word of Christ dwell richly inside. Kolosser 3:16. Lass das Wort Christi reichlich in dir wohnen. Before every session. Vor jedem Meeting. I would disappear somewhere. Bin ich irgendwohin verschwunden? Behind the stage. Irgendwo hinter der Bühne. Upstairs. Irgendwo oben. I try to find a place. Ich habe versucht einen Platz zu finden. Because of Matthew 6:6. Wegen Matthäus 6:6. When you pray to your father. Wenn du zu deinem Vater betest. Go alone. Dann gehe irgendwo into allein, a secret place, in einen geheimen Platz, and close the door, und schließe die Tür, and pray to your father in secret, und bete zu deinem Vater im Geheimen, and your father who sees in secret, und dein Vater, der das Geheime sieht, will reward you openly, wird dich in der Öffentlichkeit belohnen, and God was blessing and giving ideas, und Gott hat gesegnet und Ideen gegeben, and correlating verses, und Verse miteinander verbunden, and I was amazed, und ich war erstaunt, and they were blessed, und sie waren gesegnet, and then about the fourth day they said this. Und am vierten Tag ungefähr haben sie das gesagt. It's so amazing how Pastor Rob disappears. Es ist so erstaunlich, wie Pastor Rob immer verschwindet. And goes to be with God. Und einfach geht, um mit Gott zu sein. It's so obvious that God is there. Und es ist so offensichtlich, dass Gott da ist. And I thought, oh, they caught me. Now I don't have a secret place. Und ich habe mir gedacht, jetzt haben sie mich erwischt. Jetzt habe ich keinen geheimen Platz Where mehr. Where can I go now? I'll just sit there. Wo kann ich jetzt hingehen? I'll just sit there and go into the secret place of my mind. Ich werde einfach da sitzen und in den geheimen Platz meines eigenen Kopfes gehen. God has promised these things. Gott hat diese Dinge versprochen. This is not human production. Das ist nicht menschliche Produktion. Unclean. Unrein. The man in Luke 18. Der Mann in Lukas 18. Who appeared so clean. Der so rein ausgesehen hat. Oh Lord. O Herr. El Shaddai. Adonai. Elohim. Elohim. I thank you. Ich danke dir. I tithe. Ich gebe den Zehnten. I fast. Ich faste. I pray. Ich bete. I give to the poor. Ich gebe den Armen. I thank you, oh Elohim. Ich danke dir, oh Elohim. That I'm not like him. Dass ich nicht so wie er bin. Thank you. Danke. And then it, way in the back. Und dann irgendwo ganz hinten. There's this guy. Da ist dieser Mann. He's beating his chest. Er schlägt sich auf die Brust. He said, God, be merciful to me, the sinner. Und er sagt, Gott, sei barmherzig zu mir, dem Sünder. Not someone who committed a sin. Nicht irgendjemand, der einfach eine Sünde begangen hat. The sinner. Sondern einfach der the one Sünder. Who is by nature a sinner. Sondern der, der von Natur aus Sünder ist. Be merciful. Sei barmherzig. Psalm 103, verse 11. Psalm 103, Vers 11. Says as high as the heavens above the earth. Sagt so hoch wie der Himmel über der Erde ist. So great is his mercy toward those who fear him. So riesig ist seine Barmherzigkeit zu denen, die ihn fürchten. And the Lord would look at these two people. Und der Herr schaut sich diese zwei Leute an. And he would say, you know what? Und er sagt, weißt du was? That first guy. Dieser erste Mann. Unclean. Unrein. Unjustified. Nicht gerechtfertigt. Unclean. Unrein. The second guy. Der zweite Mann. Clean. Rein. This is the highway of holiness. Das ist die Straße der Heiligkeit. It's 1 John 1:9. 1. Johannes 1:9. If I confess my sin, wenn ich meine Sünden bekenne, he is faithful and just to forgive me. Ist er treu und gerecht, um mir zu vergeben. There are so many exits. Es sind so viele Ausfahrten, Ausgänge. So many. So viele. The only thing that can keep me on this highway is the promises of God. Und das einzige, was mich auf dieser Straße hält, sind die Verheißungen Gottes. I have to hide the word in my heart. Ich muss das Wort in meinem Herzen verstecken. Psalm 17:14. The men of this world. Die Männer dieser Welt. They have their portion in this life. Sie haben ihren Anteil in diesem Leben. They boast in their children. Sie rühmen sich an ihre Kinder. Bla bla bla. But I, aber ich, in verse 15, Vers 15, I will rejoice, ich werde mich erfreuen, in your likeness, in deinem Ebenbild. I don't want my portion in this life. Ich will nicht meinen Anteil in diesem Leben. Of course we love kids. Natürlich lieben wir Kinder. But we don't make kids into idols. Aber wir machen nicht Götzen aus den Kindern. Of course we like a nice house. Natürlich mögen wir ein schönes Haus. But we don't make a house into an idol. Aber wir machen nicht einen Götzen aus einem Haus. Of course we plan for the future. Natürlich planen wir für die Zukunft. But we're not anxious about the future. Aber wir sorgen uns nicht über die Zukunft. I don't care about the future. Ich sorge mich nicht um die Zukunft. All things will be added unto you. All die Dinge werden dir hinzugefügt werden. And I'll take whatever comes on the autobahn. Und ich nehme alles, was auch immer auf der Autobahn herkommt. Hey, God put it on there. Praise the Lord. Gott hat's drauf getan. Preist den Herrn. Since I've been here, I've had 7 cars. Seit ich hier bin, habe ich 7 Autos gehabt. 5 of them were given to me. 5 davon sind mir gegeben and worden. And I didn't complain about one of them. Und ich habe mich nicht über ein einziges beschwert. If it's added, it's added. Wenn es hinzugefügt wird, ist es hinzugefügt. But I'm not gonna exit. Aber ich werde nicht da einfach rausfahren. And people are exiting all the time. Und Leute fahren ständig ab von der Straße. It's time to live for me. Es ist Zeit für mich selbst zu leben. You know, I don't know. Ich weiß ja nicht. Wait a minute. Do you have a promise? Warte mal, hast du eine Verheißung? Do you know that God has a plan? Weißt du, dass Gott einen Plan hat? Do you know that we have all of Europe to affect? Wisst ihr, dass wir ganz Europa vor uns haben, dass wir beeinflussen sollten? Do you know that what we could do together? Wisst ihr, was wir gemeinsam tun könnten? By faith, im Glauben. The testimony that we can have. Das Zeugnis, das wir haben können. That when 50 years from tonight, when our picture is on somebody's wall. Dass in 50 Jahren, wenn unser Bild vielleicht an der Wand von irgendjemandem and it's hängt, one of those old color pictures. Und es ist eins von diesen alten Farbbildern. It's not the 3D picture where people are waving and stuff. Es ist nicht eins von diesen 3D-Bildern, wo die Leute schon winken. It's one of those old-fashioned color pictures. Einfach eins von diesen altmodischen Farbbildern. And they say, who were these people? Und die sagen, wer waren diese Leute? Come on, the people that were with Charles Spurgeon. Who were those people? Die Leute, die mit Charles Spurgeon waren. Wer waren diese Leute? When Spurgeon, someone said, let me see your church. Wenn jemand gesagt hat, lass mich deine Gemeinde sehen. And he took him to the cellar. Und Spurgeon hat sie in den Keller genommen. And there was an entire cellar prayer meeting. Und da war ein ganzen Keller war ein Gebetstreffen. And we ask ourselves, who were these people? Und wir fragen uns, wer waren diese Menschen? All the missionaries that went to Korea while Korea was completely Buddhist. Und all die Missionare, die nach Korea gegangen sind, während Korea noch total buddhistisch war. 100 years ago and one after the other died. Und vor 100 Jahren und einer nach dem anderen ist einfach gestorben. And we think, who were these people? Und wir denken uns, wer waren diese Menschen? The world is not worthy of them. Die Welt ist ihnen nicht würdig. And one day, und eines Tages, when people look back, wenn Leute zurückschauen they werden, will see us, werden sie uns sehen. And they'll say, who were those people? Und sie werden sagen, wer waren diese Menschen? They were on the highway of holiness. Sie waren auf dieser Straße der Heiligkeit. They lived by faith. Sie sind haben im Glauben gelebt. They were tempted. Sie wurden versucht, by the exit signs, von diesen Ausfahrten, to depart from the living God. Um vom lebendigen Gott wegzugehen. And they said no. Aber sie haben gesagt nein. I will live by the 7,000 plus promises of God. Ich werde von diesen 7,000 und mehr Verheißungen Gottes leben. I will finish the course. Ich werde mein Rennen vollenden. In 2 Timothy 4:7. 2. Timotheus 4:7. Paul said, I finished the course. Sagt Paulus, ich habe meinen Lauf beendet. I have fought the fight. Ich habe den Kampf gekämpft. I have kept the faith. Ich habe den Glauben bewahrt. And that's the way we want to end. Und so wollen wir auch enden. It's a dangerous life to live here. Es ist ein gefährliches Leben hier zu leben auf der Erde. To depart. Wegzugehen, abzufallen. To think that I can be on this highway. Zu denken, dass ich auf dieser Straße sein kann. And be unclean. Und unrein sein kann. To not live by the promises of God. Nicht von den Verheißungen Gottes zu leben. To be following the pack. Einfach der Herde zu folgen. Well, nobody really knows who I really am. Zum Glück weiß niemand, wer ich wirklich bin. I'll just follow the pack. Ich werde einfach der Herde folgen. I won't have the word in my heart, but I'll just follow the pack. Ich habe zwar nicht das Wort in meinem Herzen, aber ich folge einfach der Herde. You will be fooled by an exit. Du wirst von einer Ausfahrt reingelegt werden. Oh look, a way that seems right unto a man. Ah, schau, ein Weg, der richtig für den Menschen aussieht. Proverbs 14:12. There is a way that seems right. Es gibt einen Weg, der richtig aussieht. No, go to the right here. Look, ja, geh doch da it's nach right. Schau, es ist richtig. Yes. Ja. And the end is destruction. Und das Ende ist aber Zerstörung. Hide the word in the heart. Verstecke das Wort im Herzen. That I might not sin against thee. Damit ich nicht gegen dich sündige. Put the word in my heart.